des deutschen Vaterland. Ist Preußenland, ist Schwabenland, ist wo am Rhein die Rede blüht, ist wo am Feld die Möwe zieht. Des deutschen Vaterland ist Bayernland, ist Steierland, ist wo des Marzen Ring sich streckt, ist wo der Märker Eisen reckt. Des deutschen Vaterland ist Bomberland, Westfalenland, ist wo der Sand der Bühne weht, ist wo die Donau draußen geht. Des deutschen Vaterland, so nennen wir das große Land, ist Land der Schweizer, ist sie wohl, das Land und Volk der Kinderwohl. Des deutschen Vaterland, so nennen wir das große Land, gewiss, es ist das Österreich, an Ehren und an Siegenreich. Ist des deutschen Vaterland, so nenne endlich wir das Land.